Zweiter Abschnitt. Eine Schreckenszeit auf Erden. Besieht man sich große Kalksteinbrüche, insbesondere die großen Lithographiesteinbrüche in Bayern und ihre waagrechten Schichten mit den eingelagerten Versteinerungen, so drängt sich einem die große Frage auf, woher kam die Menge Kalk, aus dem diese Kalkschichten gebildet sind? Wie viel Jahrtausende und Jahrmillionen haben daran gearbeitet? Warum entstehen jetzt keine Kalkschichten mehr? Betrachtet man große Sand- und Lehmgruben, Steinbrüche, Salzbergwerke, so sieht man sofort, wie sich Schichte auf Schichte durch Anschwemmung gebildet hat, oft über 1000 Meter tief und in Tausenden von Lagen. Man fragt sich aber gleich, ist das möglich, dass diese Anschwemmungen durch Flüsse erzeugt werden? Müssen sie nicht vielmehr durch ungeheure Fluten bewirkt worden sein? Beim Besuch der riesigen Stein- und Braunkohlelager drängen sich einem die Gedanken auf, ja, das ist richtig, dass die Kohlen durch Verkohlung untergegangener Bäume entstanden sind. Aber warum finden sie sich dann nicht überall, da doch allenthalben Bäume wuchsen? Warum nur an wenigen Stellen der Erde und warum merkwürdigerweise mehr in den gemäßigten und kalten Zonen? Sieht das nicht so aus, als wenn durch ungeheure Fluten ganze Wälder in den tropischen Gegenden losgerissen und nach bestimmten Stellen im Norden und Süden getriftet und mit Schlamm bedeckt worden wären? Das sind lauter Rätsel, die nur durch Annahme ungeheurer Fluten erklärt werden können, die Jahrtausende lang über die Erde tosten. Hierzu kommt noch ein beachtenswerter Fund. In Südamerika finden sich in 3000 Meter Höhe Marken von Fluten, die Jahrhunderte und Jahrtausende an den steilen Felswänden genagt haben mussten. Über ihnen an ganz unzugänglichen steilen Felswänden aber sind nicht entzifferbare, mindestens 1 Million Jahre alte Hieroglyphenschriften, die nur angebracht worden sein konnten, wenn man sich auf einem Floß befand. In Grönland und auf Novaya Zemlja befinden sich Flutmarken in 1000 Meter Höhe. Siehe H. Fischer, Weltenwenden 20-21, A. Humboldt, Tagebuch seiner amerikanischen Reise, R. Falb, Kritische Tage, Sintflut und Eiszeit. Wer hat die Hieroglyphen angebracht, wann und wo? Vom Meer aus? Wie kommen die Flutmarken in solche Höhe? Alle die angeführten Fragen lassen sich nur erklären durch die Annahme ungeheurer Fluten, die über die Erde mit unwiderstehlicher Macht hinwegtobten, Berge abtragend und Täler füllend. Vielleicht haben die vielen, die über 70 unter fast allen Völkern verstreuten Flutsagen, siehe André Flutsagen, doch einen geschichtlichen Hintergrund. Suchen wir die Fragen nach den Darlegungen der Astronomen Hörbinger, siehe das deutsche Weltbild Vogtländer in Leipzig, und nach den anschaulichen Schilderungen H. Fischers, siehe Weltenwenden im gleichen Verlag, in kurzen Zügen wenigstens andeutungsweise zu klären. Millionen und Milliarden Jahre ist es her, dass die Erde von der Sonne als glühender Ball ins All hinausgeschleudert wurde. Millionen Jahre dauerte es, bis sie sich so weit abgekühlt hatte, dass auf ihr Leben Pflanzen und Tiere entstehen konnten. Mit der allmählichen Abkühlung entstanden Schrumpfungen, Faltungen der Erdoberfläche, Gebirge und Täler, Niederschläge. Die kohlensaure Atmosphäre begünstigte das Wachstum einer üppigen Pflanzenwelt und riesiger Vorwelttiere. Auch in der Sternenwelt gibt es ein fortgesetztes Werden und Vergehen, Kommen und Gehen. Vergleiche auch die gedankenvollen Darlegungen von Max Valier, der Sterne, Bahnen und Wesen im Verlag Vogtländer, Leipzig. Kleinere, mit der Erde hinausgeschleuderte Gestirne, die Planeten, kamen in den Anziehungsbereich der Erde, wurden nacheinander als Monde von ihr eingefangen und schraubten sich allmählich an sie heran und stürzten auf sie nieder. Hierdurch wurden bewirkt regelmäßige Vereisungen großer Erdteile, ungeheure Flutströme vom Äquator zu Pol und umgekehrt durch Jahrtausende hindurch, Vergrößerung der Meere und Landteile durch niederströmende Wasser-, Eis-, Gesteins- und Erdmassen, geologischer Aufbau der Erdrinde und Schichtung derselben. Entstehung von Kohle und Braunkohle durch Abschwemmung von Riesenwäldern aus den tropischen Zonen, aus Auflagerung derselben in höheren Breiten an geeigneten Einfangstellen, Entstehung von Petroleum durch Riesensterben von Tieren bei Mondeinstürzen und Aufschwemmen derselben in Buchten, Auferstehung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, das ist neuer Erdteile nach dem Mondeinsturz und in der mondlosen Zeit Aufkommen von neuen Pflanzen und Tierarten, Menschenrassen und menschlichen Kulturen. Weit zurück, auf Millionen von Jahren, gehen die Erinnerungen der Menschheit. Deutlicher wird uns schon die Geschichte unseres Vormondes Phöbus und seines Einsturzes auf die Erde, eine Geschichte von Grauen und Entsetzen, die mit eisernem Griffel in das Denken unserer Vorfahren sich eingrub und in uralten Sagen und Urkunden sich widerspiegelt, zum Teil in der Edda und Bibel, welche letztere nur eine Sammlung uralter, freilich gefälschter Geschichtsberichte und mit der Geschichte von Atlantis innig verknüpft ist. So wie unser jetziger Mond, so ähnlich sah einst vor etwa 1 Million Jahren der Vormond Phöbus aus. Immer enger schraubte er sich an die Erde heran, dabei seine Umlaufzeit verringernd und größer werdend, bis schließlich die Mondumlaufzeit mit der Erdumlaufzeit gleichen Schritt hielt, die Mondumlaufzeit also nur einen Tag dauerte. Bei der wachsenden Erdnähe des Mondes wuchs auch seine Anziehungskraft. Das Wasser türmte sich zwischen den beiden Wendekreisen zu einer Gürtelhochflut auf, die den Erdteil Atlantis, Lemurien und fast ganz Afrika deckte, während die Kappen der Nord- und Südhalbkugel aus Gründen, die man in der ausgezeichneten Darstellung Fischers nachlesen wolle, bis auf 40 Grad herab vereisen mussten, sodass die Wohnräume für Tiere und Menschen sich schließlich nur auf wenige Gebiete zwischen den beiden Wendekreisen beschränkten. Auf diesen bildete sich nach jahrtausendelanger Absonderung verschiedene Menschenrassen, die rote, schwarze, braune, gelbe und weiße, die weiße in Süd- und Mitteleuropa am Rande der todbringenden Gletscherwelt durch Auslese, da nur sie infolge ihrer besseren Körper- und Blutbeschaffenheit der Kälte zu widerstehen vermochte. Die Funde in Vezeristal stammen aus jener Zeit und verraten schon eine gewisse Kulturhöhe des nordischen Menschen zu jener schrecklichen Zeit. Die Zeit der Gürtelhochflut und des eintägigen Mondes war eine Zeit der regsten Aufbautätigkeit der Erde.